und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Stunde. Wir haben ein Thema und das Thema heißt Geister, Engel und Dämonen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon Kontakt hatten oder Kontakt haben zu Toten, die Kontakt hatten oder haben zu Engeln. Dann gerne mit Leuten, die das Gefühl haben, vom Bösen besessen zu sein, die schon mal eine Geistererscheinung hatten oder vielleicht hat es bei euch schon mal gespukt oder irgendetwas ist in eurer Umgebung passiert, das ihr euch nicht erklären könnt, wofür es keine vernünftige, rationale oder wissenschaftliche Erklärung gibt. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Geister, Engel und Dämonen, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Sarah und Sarah ist 26. Hallo Sarah. Hallo. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet, Geister, Engel und Dämonen. Warum? Ja, weil ich eine Geistererscheinung hatte. Wann? Das war im Winter 2011. 2011, im Winter. Was genau hast du gesehen? Ja, und zwar war das, mein Freund war bei mir zu dem Zeitpunkt, der hat nicht bei mir gewohnt, der hat nur bei mir übernachtet. Und dem, sein Opa, ging es ziemlich schlecht. Der hat im Altenheim gelebt und hatte schon mehrere Schlaganfälle. Mhm. Und ich hatte was zu essen in dem Moment gemacht und wir wollten im Wohnzimmer essen und hatte so die Pizza in der Hand. Die Töpfe? Mache die Pizza. Die Pizza in der Hand, okay. Mhm. Genau, und ich hatte die Küchentür aufgemacht. Und in dem stand eine große, weiße, männliche Gestalt vor mir. Eine weiße Gestalt? Ja. Wie weiß? Hat die weiße Haut oder weißes Gewand an oder was? Ja, es war ziemlich so verschleiert, verschleierhaft. Aber man hat sehr genau gesehen, dass es eine männliche Gestalt war. Konntest du die Gesichtszüge erkennen? Nicht richtig, nein. Das waren Millisekunden. Ich habe die Tür direkt wieder zugeschlagen. Und mir ist die Pizza auch aus der Hand gefallen und ich bin auch fast hingefallen. Mhm. Und mein Freund fragte dann auch direkt, was los sei. Und ich hab gesagt, ja, da stand jemand. Ich habe es ganz genau gesehen, wie da jemand gerade gestanden hat. Und er glaubt an sowas überhaupt nicht. Und hat sich dann auch tierisch darüber aufgeregt, dass ich ihm sowas erzähle. Und dass du die Pizza hast fallen lassen. Wahrscheinlich auch, ja. Und ja, daraufhin haben wir uns dann auch in die Haare gekriegt, weil er mir das überhaupt nicht geglaubt hat. Und ist dann auch nach Hause gefahren. Mhm. Und daraufhin bin ich dann schlafen gegangen. Ja, ich hatte schon Angst. Mhm. Und ich bin dann schlafen gegangen und eine Stunde später werde ich wach. Und da war mein Freund bei mir und hat mich geweckt und meinte so, steh bitte auf, wir müssen uns nochmal unterhalten. Da war er extra wieder zurückgekommen zu dir? Genau, er ist extra wieder zurückgekommen. Und ich habe mich dann wieder in die Küche gesetzt und er sagte, Sarah, mein Opa ist gerade gestorben. Mhm. Und das war vor genau einer Stunde. Dass er gestorben ist? Und ja, genau. Genau, hin und her gerechnet war die Erscheinung, die du hattest, war das die Todeszeit des Opas? Genau. Also in diesem Moment oder so ungefähr ist er verstorben? Genau. Dein Freund ist zurückgekommen, um dir das zu erzählen. Hat er dann dich ernster genommen? Was? Ja, er hat mich ernster genommen. Mhm. Und ich sollte ihm dann auch noch die Person nochmal beschreiben. Also wie gesagt, das war eine große, männliche Gestalt, die ziemlich breite Schultern hatte und sehr groß war. Und diese Beschreibung hat auch genau auf seinen Opa gepasst. Welche Beziehung hattest du zu dem Opa? Gar keine. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Dann ist es äußerst merkwürdig, dass dass er dir erschienen ist. Warum ist er nicht seinem Enkel erschienen? Ja, das frage ich mich auch. Es gibt ja immer wieder solche Geschichten, wenn jemand stirbt und das besonders nahestehende Personen, wo es ein großes Liebesverhältnis gibt, dass die dann etwas bemerken. Aber das ist ja schon sehr merkwürdig jetzt in deinem Fall. Du kanntest diesen Mann gar nicht. Nein. Warum kanntest du ihn eigentlich nicht? Weil wir frisch zusammen waren erst. Ach so. Und er hat auch ziemlich weit weg gewohnt. Also der wohnte im Saarland und ich wohne in NRW und ja. Jetzt würden die Spötter denken, natürlich, der Geist hat sich in der Tür vertan. Der wollte eigentlich zu deinem Freund und hat dann vor der Tür bei dir gestanden. Ja. Wie eng war denn das Verhältnis zwischen deinem Freund und dem Opa? Eigentlich nicht so gut. Er hat ein schlechtes Verhältnis zu ihm gehabt. Mhm. Warum genau, weiß ich nicht. Also, man kann natürlich jetzt auf die Idee kommen, wenn man hört, dass der Opa gestorben ist, dass es da einen Zusammenhang gibt. Bist du wirklich davon überzeugt? Ja, also schon. Also ich glaube schon an sowas, weil die Geistererscheinung an sich war meine erste, aber ich hatte noch so andere Kleinigkeiten, die ich mir nicht erklären kann. Es kann ja vielleicht auch etwas komplett anderes sein, dass du einfach irgendwie vor deinem inneren Auge aus welchen tiefen psychologischen Momenten auch immer das einfach gesehen hast. Mhm. Ich weiß es nicht, ich sag's nur mal so. Es kann ja auch ein purer Zufall sein. Es kann alles in dir passiert sein und fernab von irgendwelchen Geistererscheinungen stattgefunden haben. Mhm. Nee, also ich bin mir da schon ziemlich sicher. Mhm. Dein Freund ist der Skeptiker gewesen. Ja. Ist er jetzt durch dieses Ereignis generell offener für solche Themen? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und wie ist es bei dir? Gehst du jetzt mit mehr Angst durch die Welt, weil du vielleicht denkst, es könnte wieder mal sowas geschehen? Nein, das nicht. Das nicht? Nein. Wie erklärst du dir das denn? Was steckt da für ein Glaubensmuster hinter? Was glaubst du, warum ein Toter oder Sterbender nochmal in Erscheinung tritt? Weiß ich nicht genau. Also in meiner Familie ist es auch schon öfter vorgekommen, dass Geistererscheinungen waren. Und ich verbinde persönlich das vielleicht nochmal mit Abschied nehmen. Ist natürlich jetzt in diesem Fall schwer zu erklären, ne? Ja. Wie gesagt. Glaubst du an ein Jenseits, wo Seelen weiter existieren? Ja, daran glaube ich. Dann glaubst du. Gut, wir werden sich heute noch andere Meinungen hören oder vielleicht auch Erklärungen, vielleicht auch zu deinem Fall, Sarah. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, bitte. Und alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Super, dankeschön. Sarah, alles Liebe, ciao. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt heute Nacht Geister, Engel und Dämonen. Und ich frage euch, habt ihr Erfahrungen gemacht mit Geistern, mit Engeln, mit Dämonen, mit dem Bösen? Hat es schon mal gespukt bei euch? Hattet ihr eine Erscheinung? Ist irgendwas in eurem Leben passiert, was ihr euch nicht erklären könnt? Vielleicht glaubt ihr ja gar nicht an solche Sachen. Und dennoch ist etwas passiert. Und das hat euch vielleicht so ein bisschen aus der Bahn geworfen. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Markus, 25. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, grüß dich. Hallo, Markus. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Jetzt bin ich gespannt, was du uns erzählen wirst. Ja, ich bin Markus. Ich bin vom Hobby bin ich Geisterjäger. Ah. Ich untersuche paranormale Phänomene. Machst du es alleine oder in der Gruppe? Ich habe jetzt ein Team, wir sind jetzt 2 Monate sind wir unterwegs in der paranormalen Welt und helfen Leute, die Spukphänomene oder dergleichen haben. Du hast eine sehr schlechte Leitung übrigens. Man kann dich schlecht verstehen. Also wir helfen Leute, die paranormale Erlebnisse haben, Spukerscheinungen. Ja, denen gehst du nach oder geht ihr nach? Was qualifiziert dich denn, diesem nachzugehen? Also mit 6 Jahren habe ich paranormale Erscheinungen gehabt. Nämlich? Wie bitte? Ja, nämlich was? Also ich konnte, ich hatte einen kleinen Jungen, also einen kleinen Geisterfreund, der mich begleitet hat, bis ich ungefähr 10 war, und ich konnte den nur sehen. Hat mir schon ziemlich Angst gemacht, und ja, mit 14, 15 klingt, hatte ich ja wieder... Klingt übrigens ein bisschen nach Hollywood, ne? Ja, hatte ich wieder eine Erscheinung. Wieder dieser kleine Junge von damals, der ist mir wieder erschienen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, jetzt muss der Sache mal auf den Grund gehen. Es gibt irgendetwas, was man nicht mehr erklären kann. Ja, und dann habe ich mir ein Team gegründet. Und jetzt untersuchen wir paranormale Phänomene. Ach, so lange machst du das schon? Aktiv jetzt seit 2 Monaten. Genau, so hatte ich mich gerade verstanden. Aber jetzt vorhin, ja, hast du es ja... Davor schon sind wir ein bisschen länger schon unterwegs, aber noch so im Hintergrund. Nicht so aktiv wie jetzt. Okay, die Qualifikation ist dann nicht so doll. Das heißt, du hast selbst mal was erlebt und versuchst jetzt anderen das zu erklären, oder wie? Richtig, genau. Bist du dir denn selbst schon auf die Spur gekommen, was das mit dem kleinen Jungen damals auf sich hatte? Ja, ich musste feststellen, jetzt auch in der Zeit, wo wir Untersuchungen gemacht haben, dass ich immer wieder Dinge sehen kann und auch mit ihnen sprechen kann. Und ich festgestellt habe, dass ich in der Hinsicht sehr medial bin. Was siehst du denn? Ich sehe die so, wie ich dich und mich sehen würde. Wer ist die? Also sehen. Bitte? Verstorbener. Sehen Verstorbener. Genau, richtig. Mhm. So, jetzt bist du seit 2 Monaten mit einem Team. Wie groß ist das Team? Wir sind jetzt aktuell zu dritt. Und was hat die anderen zu dir geführt? Oder was haben die dasselbe? Dann dasselbe. Die haben auch in der Hinsicht paranormale Erlebnisse gehabt. Aber im Klartext, ihr habt alle drei keine Ahnung, aber ihr beschäftigt euch damit, so kann man sagen. Kann man sagen, genau. Richtig. Ja, okay. Ihr seid ja seit 2 Monaten unterwegs. Bei wem wart ihr schon? Und was war da? Also ich hatte vor 2 Wochen einen Fall in Duisburg, wo es in erster Linie um ein Poltergeist-Phänomen ging. Also da wurden Sachen bewegt, Türen gingen auf. Und da ich noch relativ jung bin in der Sache, bin ich auch noch sehr skeptisch. Auch wenn ich eigene Erlebnisse hatte, versuche ich erstmal alles rational zu erklären. Also wir machen Messungen mit Messgeräten, machen Kameraaufnahmen, machen Stimmaufnahmen mit Diktiergeräten. Was sind das für Messgeräte, die ihr benutzt? Zum Beispiel ein K2, der misst EMF-Felder. Was für Felder? EMF-Felder, also elektronische Felder, Magnetfelder. Mhm. Und damit meinst du, dass man jenseitige Wesen erfassen kann? Genau, richtig. Man sagt, dass das Energie ist. Mhm. Wenn die Verstorbenen, dort sind, dass die dann halt aus Elektronik bestehen, also aus elektronischen Feld bestehen. Das ist doch alles Märchenwelt. Wer sagt das? Woher weiß man das? Das denken sich Menschen aus und dann reden das andere Leute dann nach. Nein, das nicht. Also, das kann man nicht beweisen, das ist doch einfach so dahergesagt. Das meint man, aber ich sag mal so, natürlich ist das, kann das dahergesagt sein, ja, richtig. Aber wir glauben, dass wenn man, wir machen erstmal eine Grundmessung in der Wohnung zum Beispiel, dort, wo die Geräte vorher nicht ausgeschlagen sind und der Strom wird abgestellt. Und an den Stellen, wo wir den Fragen stellen, schlagen die Geräte aus bei Fragestellung, dann kann man davon ausgehen, dass da vielleicht etwas ist. Was war denn jetzt im Fall des Poltergeistes, von dem du gerade gesprochen hast? Genau, da ging es um der Tochter der Klientin, die hat mir erstmal beschrieben, gehen die Türen von alleine auf, da sind Klopfzeichen, die hören Schritte. Da fliegen Bilder von den Wänden. Das war schon heftig. Ja, das war schon sehr schlimm, was so passiert ist. Dann hat die mir noch beschrieben, dass sie ein kleines Mädchen am Bett immer sieht, die ihr Gesicht nicht zeigen wollte. Hat die das nur beschrieben, mit den Türen und mit den Bildern und so? Nein, also mit den Türen und mit diesen Klopfzeichen haben wir das selber auch erlebt. während der Untersuchung. Das habt ihr gesehen und gehört? Genau, richtig. Mhm. Ja, erzähl mal weiter. Und wie weit seid ihr gekommen? Also das war hinterher so schlimm, dass dass wir die Tür zugemacht hatten während der Untersuchung und die Tür einfach aufgestoßen wurde. Mhm. Und man gehört hat, wie jemand in dem Wohnzimmer gekommen ist, man hat einen richtigen Stampfen gehört und der Stuhl, der da im Raum stand, der fing an zu vibrieren. Mhm. Und wo wir uns nicht erklären können, wie das überhaupt geht. Setzen wir mal voraus, dass das stimmt. Mhm. Dann seid ihr ja, ihr drei, die ihr selbst keine Erfahrung mit solchen Dingen habt und wie man diesen Dingen auch begegnet, ja eigentlich völlig fehl am Platz. In erster Linie ja, richtig, genau, weil wir noch ein relativ junges Team sind. Aber was habt ihr denn dann da gemacht? Wir haben trotzdem die Untersuchungen gemacht, haben Fragestellungen gemacht. Fragestellungen, das heißt? Ja, es gibt ein Gerät, das nennt man Spiritbox. Da läuft Radiosender und dann stellt man Fragen und dann hört man daraus Stimmen. Mhm. Und was haben die Stimmen gesagt? Nicht so schöne Sachen. Nämlich? Wir sollen ja verschwinden, wir haben da nichts zu suchen, dann haben wir Namen gehört und dann haben wir hinterher festgestellt, dass wir herausfinden konnten, dass dieses Mädchen, das die Tochter der Klientin gesehen hat, die Verstorbene nicht immer. Ich bin völlig platt. Da findet ihr euch gerade mal seit 2 Monaten zusammen und kommt dann gleich an so einen Hammerfall. Ja, das war natürlich sehr grenzwertig, dieser Fall, auch für mich selber. Danach ging es mir auch gar nicht gut, weil es wirklich sehr heftig war. Aber dabei muss ich sagen, das ist ein Ausnahmefall, dass sowas heftig ist. In der Regel kann man Fälle erklären. Man muss auch vor Geistererscheinungen oder diesen Phänomenen nicht Angst haben. Aber nochmal auf diesen Fall zurückzukommen, konntet ihr denn dennoch irgendwie helfen? Ja, ich hatte dann ein Medium mit hinzugezogen, was uns dann geholfen hat, dort mit den Menschen nochmal zu sprechen, also mit den Klienten, und denen zu erklären, was jetzt da ist. Und denen ging es hinterher viel besser, weil die wussten, was dort ist. Hörten die Erscheinungen denn dann auch auf? Nee, die waren weg, richtig, genau. Ich hatte jetzt vor kurzem nochmal ein Gespräch, hatten die mich angerufen, was normalerweise nicht so der Fall ist. Die hatten mich dann nochmal angerufen und haben sich nochmal bedankt und waren dann eigentlich relativ glücklich wieder und können jetzt wieder normal leben. Die hatten seit 6 Jahren diesen Fall. Das ging seit 6 Jahren, in jeder Wohnung haben sie das mitgenommen. Und jetzt waren sie froh, dass wir ihnen geholfen haben. Was habt ihr denn für eure Arbeit, was immer ihr dann da auch gemacht habt, bezahlt bekommen? Gar nichts. Wir machen das völlig umsonst. Ihr macht es umsonst? Ah ja. Genau, richtig. Jeder von uns geht arbeiten. Ja. Und wir machen das nur in Freizeit am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass es eine Universität in Deutschland gibt, die sich damit beschäftigt. Genau, in Freiburg. In Freiburg, genau. Mhm. Mit der stehe ich zum Beispiel in Kontakt. Ah. Wenn ich Fragen habe, ziehe ich die hinzu und sind auch sehr hilfreich. Ja, die beschäftigen sich mit Parapsychologie und paranormalen Phänomenen. Genau, das ist die Parapsychologie in Freiburg. Genau. Mit den Walter von Lögenau. Und ich glaube, so die Essenz dessen, was die bisher so erforscht haben und was sie sagen, ist, dass irgendwie zu 98% oder 99% alles erklärbar ist. Und es nur so ein ganz kleiner Bereich übrig bleibt, wo man nicht so weiß, was es bedeutet und was es ist. Ja, genau. Es gibt viele Dinge, die kann man nicht erklären. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass jetzt immer wieder Leute sich öffnen zu diesem Thema, die irgendwas erleben, was vorher natürlich nicht so war. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Und ich finde es auch wichtig, dass Leute, wenn die Probleme haben mit sowas, natürlich sich an jedes Team wenden können, was es in Deutschland gibt. Und die müssen wissen, dass sie auch nicht allein sind. Wenn du dich so sehr mit dieser Materie beschäftigst, stellt sich dir auch die Frage nach dem Glauben? Also was glaubst du? Bist du Christ? Bist du Moslem? Bist du Buddhist? Oder was bist du? Ich bin evangelisch. Evangelischer Christ? Mhm, richtig. Und kannst das auch in Einklang bringen dann mit deinem Glauben? Ja, kann ich. Die meisten, gerade die modernen evangelischen Theologen, würden sagen, das ist alles Quatsch und so, das gibt es nicht. Und würden das vielleicht sogar etwas frevelhaft vielleicht einordnen. Ja, das weißt du. Ja, das weiß ich. Aber ich würde sagen, es gibt viele Leute, die Angst haben vor diesem Thema, obwohl sie viel erlebt haben, weil die einfach nicht wissen, dass es Menschen gibt, die ihnen helfen können. Und dass sie nicht alleine sind mit diesem Thema. Wenn du Christ bist und das auch aus dem von der christlichen Warte her siehst, warum lässt Gott solche üblen Dinge zu? Das kann ich ja leider so nicht beantworten. Mhm. Könnte man ja mal einen Geist fragen. Kannst du auch direkt kommunizieren mit Toten? Sprechen mit denen, ja. Ja, dann wäre das ja vielleicht mal eine Frage. Tausend Fragen. Könnte man mal machen. Das könnte man mal machen. Tausend Fragen gibt es. Markus, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir auch, Domian. Mir fällt gerade was ein. Ich hatte vor einigen Jahren mal einen Anrufer, der konnte mit dem Erzengel Michael kommunizieren. Ja, mit dem stehe ich auch in Kontakt. Ja. Mit dem stehst du auch in Kontakt? Ja, das mache ich genauso. Und ich höre auch manchmal meine Oma, wenn ich merke, es geht gar nicht. Zum Beispiel wie in Duisburg habe ich meine Oma hinzugerufen, die mir geholfen hatte. Mhm. Na gut, Markus, ich danke dir für deinen Anruf und ich danke dir auch. Alles Gute für dich. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50. Nadine ist hier. Nadine ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Nadine. Hallo, lieber Domian. Ich freue mich, dich kennenzulernen und durchgekommen zu sein. Ich freue mich, dass wir uns akustisch kennenlernen. Ja, danke. Ja. So, jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte. Also erstes gratuliere ich dir zu deiner Entscheidung für deinen neuen Weg und wünsche dir dafür alles Gute. Vielen Dank, sehr nett von dir. Ich kann verstehen, dass du diesen Weg einschlägst und ich glaube, das wird auch genau das Richtige sein. Und ja, du hast ja eben zum Beispiel jetzt auch eine Frage gestellt, da waren ja jetzt vorhin viele Fragen, weil ich spüre ja schon immer so ein bisschen, was ich auch sehr interessant finde, du bist ja gesunder Skeptiker, gesunder Kopfmensch, das finde ich auch absolut in Ordnung und ich finde, es ist auch respektabel, ist auch wichtig, auch das muss es geben im Leben. Ich habe so ein paar Fragen von dir von auch rausgehört, wo mir spontan eigentlich immer etwas zu einfiel. Also was du jetzt zum Beispiel auch sagtest, warum lässt Gott diese Dinge zu? Ich würde jetzt spontan einfach mal sagen, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Also die Dinge, die geschehen oder die dort gemacht werden, sind ja oft von den Menschen, die das tun. Und ich sage oder habe für mich die Erklärung gefunden, dass jeder Mensch im Leben eigentlich die freie Entscheidung trifft. Möchte ich eine gute Seele sein oder möchte ich eine schlechte Seele sein? Und wir unterliegen alle den freien Willen, weil wenn wir den nicht hätten und Gott über uns kontrollieren würde, dann wären wir ja Marionetten, dann wären wir ja keine freilebenden Menschen, keine freilebenden Seelen. So wird gerne argumentiert, auch wenn man das Böse in der Welt anspricht. Ja, und ja, ich denke aber, dass das, was die Menschen oder die Seelen, die das tun, das sind für mich negative, dunkle Seelen. Mhm. Und ich würde damit setzen wir voraus, dass es Seelen gibt. Auf alle Fälle. Also ich sage oder ich glaube fest daran, es gibt dunkle Seelen, es gibt helle Seelen und jeder entscheidet sich selbst dazu, wie er sein will. Und ich glaube, dass wir deswegen auch ins Leben kommen, um selbst für uns erkennen zu können, wollen wir gut sein, wollen wir etwas Gutes tun oder wollen wir uns für die dunkle Seite entscheiden. Nadine, und klär mich doch mal über dich auf. Bist du ein Medium oder was ist mit dir? Ja, also es ist bei mir so, es hat sich eigentlich peu à peu ergeben. Also ich sag mal, es war ein bisschen schicksalsmäßig. Mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 12. Und ich habe mich halt aus den Gründen sehr früh damit auseinandergesetzt. Also sprich, warum passiert das? Warum existiert der Tod? Warum müssen wir sterben? Warum ist das? Und für mich war das dann eher so ein bisschen, sag ich jetzt mal, learning by doing. Also ich habe halt das Glück gehabt, dass meine Mutter dem Thema offen gegenüberstand, aber selber halt auch immer sagte, naja, sie kann mir nur sagen, was sie von ihrer Mutter gelernt hat, aber sie ist dadurch damit ja auch nicht so bewandert und so, hat sich auch oft gefragt, warum stelle ich mir diese Fragen schon so früh? Mhm. Und in meinem Freundeskreis war es dann halt auch so, also deswegen habe ich auch immer so Kontakt zu älteren Menschen gehabt, weil ich mich da immer am besten verstanden fühlte, weil viele immer zu mir sagten. Du hast früh dich mit dieser Thematik beschäftigt. Bist ich frage jetzt mal ganz geradeaus, bist du eine Hexe, eine weiße Hexe? Du, das ist eine gute Frage. Also ich sage mal, ich habe interessanterweise das als Liebeskompliment immer von Menschen gehört aus meinem Freundeskreis, die dann immer zu mir sagten, du bist eine Hexe, du bist eine kleine Hexe im lieben Sinne, weil ich halt manchmal Dinge vorausgesagt habe, weil ich manchmal Dinge intuitiv erspüre, fühle, irgendwann auch herausgefunden habe, dass ich hellfühlig bin, dass ich gemerkt habe, ich fühle Dinge, ohne zu wissen jetzt warum. Also für mich konnte der Verstand konnte das nicht erklären. Also hellfühlig, und, hellsichtig auch? Hellsichtig, glaube ich, kommt langsam jetzt bei mir durch. Und es hat angefangen mit Hellfühligkeit, wo ich am Anfang zuerst gar nicht wusste, warum ist das so, woher kommt das? Und erklär das nochmal ein bisschen besser, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist hellfühlig? Ja. Hellfühlig ist eigentlich, wenn du Dinge fühlst, spürst, ohne eigentlich genau erklären zu können, also du kannst es vom Verstand nicht erklären. Also ich sag jetzt mal, wenn es zum Beispiel Menschen schlecht geht, ich spüre manchmal, wenn Menschen sterben aus der näheren Umgebung, ich spüre, wenn sie Kontakt zu mir aufnehmen, ich fühle manchmal auch Antworten. Also ich sag mal jetzt zum Beispiel auch bei meinem Bruder, also wir hatten nicht den gleichen Vater, sein Vater ist vor einem Jahr gestorben und er ist auch selbst, mein Bruder ist auch ein Kopfmensch, ein Skeptiker, hatte aber selbst an seinem Vater viele Fragen. Mhm. Und ich hatte ungefähr das erlebt, was du ja vorhin bei dem Mädchen vorhin sagtest, wie kann das passieren, dass jemand anders Kontakt hat plötzlich? Ich bin halt offen dafür. Ich würde jetzt einfach, ich behaupte jetzt mal, dass was ich für mich gelernt habe, jeder könnte es. Könnte es aber auch sein, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, wenn man das jetzt mal von der ganz anderen Seite beleuchtet, wenn man das mal psychoanalytisch sich anschaut, dass es alles in dir passiert, dass es überhaupt kein Beweis dafür ist, dass es eine jenseitige Welt gibt, sondern dass du einfach ein hochsensibler Mensch bist und dass alles in deinen Tiefen verwurzelt ist. Ja, aber ich sag ganz ehrlich, das Interessante ist ja, also ich respektiere zum Beispiel auch Skeptiker, das ist mir ganz wichtig. Also mir geht es nicht darum, Menschen etwas einzubläuen oder zu sagen, man muss daran oder daran glauben. Also ich finde, es ist sehr wichtig, dieser Respekt auch zu sagen, wenn jemand sagt, ah, ich glaube nicht daran. Aber ich würde sagen, also man sagt ja immer so schön, im Endeffekt kann es ja niemand beweisen, weder das eine noch das andere. Wir können es ja alle nur für uns glauben. So, und ich finde halt immer sehr wichtig, dass jeder den Respekt hat. Also das heißt, ich habe auch den Respekt, wenn jemand sagt, ich bin da skeptisch. Okay. Aber ich überzeuge gern. Und das mache ich auch gern manchmal in meinem Umfeld. Also das passiert aber nicht jetzt. Okay, dann erzähl uns doch mal bitte oder erzähl mir bitte mal, was du an besonders eindrucksvollem erlebt hast aufgrund deiner, nennen wir es Gabe. Viel eigentlich. Also es hat angefangen als Kind, dass ich immer geträumt habe, dort wo ich damals gelebt habe, in der Wohnung bei meinen Eltern damals. Ich habe halt immer von der gleichen Person geträumt, jahrelang. Ich sah immer ein männliches Wesen im Traum mit einem Hut, mit einem Mantel, konnte es genau beschreiben, um es aber jetzt kurz zu machen, weil ich noch ein anderes Beispiel habe. Ich habe irgendwann erfahren, weil ich mich lange gefragt habe, wer ist dieser Mensch, den ich immer wieder sehe, der Kontakt zu mir aufnimmt, bis mein Onkel, dem ich das damals erzählt hat, mir dann irgendwann ein Foto von meinem Großvater gezeigt hat, den ich bis dato nie kennengelernt hatte, der genau diese Erscheinung war. Und dadurch wusste ich, also das habe ich vorhin jetzt auch so im Vorabgespräch erzählt, das passiert mir auch in letzter Zeit immer wieder wiederholt, mir begegnen Verstorbene, also wenn Menschen sterben, und ich habe Fragen an sie oder ich konnte mich von denen nicht verabschieden, dann begegnen sie mir im Traum. Und sie begegnen mir sehr konkret, sehr lebhaft, sehr lebendig. Nachdem sie schon verstorben sind und du weißt, dass sie verstorben sind. Ja. Könnte also man natürlich auch sagen, dass du weißt, da ist jemand verstorben und dann gibt es einen Dialog im Traum. Genau, also ich sag mal, im Wachzustand, also ich sag jetzt mal, wenn ich halt jetzt wach bin, ist es für mich eher über telepathisch. Also ich fühle Dinge über wie Telepathie, also dass ich mir sage, ich spüre plötzlich die Antworten. Wenn jetzt Menschen mir zum Beispiel Fragen stellen oder auch mein Bruder mir zum Beispiel unbewusst so sagte, so Äußerungen machte zu seinem verstorbenen Vater und mir dann sagte, ja, und warum ist er so gewesen, warum ist das passiert und ich habe keine Erklärung und so. Ich hatte plötzlich einfach die Antworten. Also ich spürte einfach diese Dinge und hatte im ersten Moment auch skeptisch überlegt, ja, habe ich den seinen Vater damals kennengelernt, weil wir haben einen größeren Altersunterschied, mein Bruder und ich. Und dann fiel mir ein, dass der Mann mir doch damals begegnet war, als ich ein kleines Mädchen war und mit mir eine Weile auch gesprochen hat. Also ich hatte mit ihm Kontakt. Und jetzt vor kurzem ist auch jemand gestorben, wo ich mich selber auch gefragt hatte, also ich wusste nur, derjenige ist an Krebs verstorben, wusste aber nicht, was derjenige für einen Krebs hat. Habe an diese Person sehr stark gedacht, an die verstorbene Person und hatte dann vergessen aber, dass ich diese Frage gestellt habe. Und hatte plötzlich 4-5 Tage starke Magenschmerzen. Und dann war ich auf dieser Trauerfeier, sah das Bild dieses verstorbenen Menschen an und es übertrug sich mir telepathisch die Mitteilung, du wirst heute erfahren, dass ich an Magenkrebs gestorben bin und dann werden deine Magenschmerzen verschwinden. Und hast du es erfahren? Ja, ich habe es erfahren. Also ich bin denn ungefähr, also erstmal kam mir innerlich wahnsinnig stark die Tränen, weil es hat mich einfach wahnsinnig berührt und ich habe wieder gespürt, aha, da ist Kontakt da, da ist Draht da. Und ich ging dann halt zu der Schwester der Verstorbenen und habe sie dann auch gefragt, ob das zu indiskret ist. Ich wüsste halt nur so Andeutung, aber ich wüsste es nicht genau. Und sie sagte dann zu mir, ja, sie ist an Magenkrebs verstorben. Und dann war für mich natürlich wieder so etwas, wo ich sagte, und es passierte bist du, dann bist auch... Bist du mit dieser Intuition, mit dieser Gabe glücklich? Ja. Im Reinen, ja. Ja, ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab paar Jahre, wo ich es ein bisschen auch verdrängt hatte, weil ich eine Zeit lang davor Angst hatte. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe mich viel damit beschäftigt gehabt. Ich habe halt, wie gesagt, als junges Mädchen viel darüber gelesen, habe mich viel damit auseinandergesetzt. Und du glaubst auch, dass sich die noch weiterentwickeln wird? Ich glaube schon. Ich glaube, dass es an mir selber liegt, ob ich es zulasse oder nicht. Also ich habe... Du möchtest es zulassen? Ich möchte es zulassen, einfach weil ich eine Zeit lang, ich habe versucht, ohne damit zu leben. Ich habe gespürt, mir fehlt etwas. Es war immer so, als fühlte ich mich nicht ganz. Es war, ich hatte eine Zeit lang so, habe ich angefangen, ganz rationales Leben zu führen, habe gesagt, hatte eine Zeit lang davor Angst so in einem gewissen Lebensabschnitt und habe versucht, das zu blockieren. Habe irgendwann gemerkt, es fehlt mir und wenn es da ist und ich es zulasse, ich merke einfach, es macht mich glücklich. Ich meine, das ist das Wichtigste, dass du die mit dir im Einklang bist und dich das nicht bedroht oder du kein Gefühl der Bedrohung dadurch hast. Ich habe hier auch schon mit Leuten gesprochen, die ähnliche Veranlagungen haben und Angst hatten und sich nicht davor schützen konnten und so weiter. Nadine, ich hatte eine Zeit lang auch mal davor Angst, aber habe mich dann auch informiert, wie man sich verschützen kann. Also weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich auf dem Friedhof war, bei einer Beerdigung, du merkst ganz schnell, wenn es zu viel wird und so. Ne? Liebe Nadine, ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche, dass du Gutes bewirkst mit deiner Gabe. Ja, ich hoffe auch und ich würde einfach oder ich glaube auch, vielleicht bin ich durchgekommen oder hatte das Glück einfach, ich möchte einfach jedem nur Mut machen, ich bin sicher, es ist da. Ich bin sicher, es gibt eine andere Welt. Und es ist bei mir auch gerade jemand in der Familie sehr stark gesundheitlich in der Schwebe im Krankenhaus und so. Ich versuche da Beistand zu geben und ich denke, ich bekomme da die Zeichen. Und ich möchte jedem Mut machen, auch der gerade dann daran zweifelt. Ja. Ich bin sicher, da ist noch etwas. Liebe Nadine, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Tschüss. Gerne, dir auch, du, Mian. Ciao. Viel Glück, danke. Tschüss. Bin ich aber gespannt, ob wir auch mal einen Skeptiker hören. Ich bin ja gar nicht so der Grundskeptiker, das denkt ihr immer. So, erstmal ja, aber es gibt natürlich Sachen, die man nicht erklären kann und die merkwürdig sind. Aber ich finde, man sollte immer alles bis zum geht nicht mehr durchklopfen und durchdeklinieren, was vielleicht eine Erklärung wäre, bevor man sich dann auf das dünne Eis der Vermutung begibt. Hier ist Sabine. Sabine ist 46. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Jürgen. Liebe Sabine, guten Morgen. Wir haben vor circa einem Jahr miteinander gesprochen. Ich habe dir damals vom plötzlichen Tod meines Mannes erzählt, der neben mir im Ehebett gestorben ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja. Und ich bin also noch immer sehr dankbar. Du hast mir sehr geholfen einmal, indem du gesagt hast, er war 26 Jahre bei der Rettung und er hat das, also, dass ich halt nicht schuld bin sozusagen, dass ich nicht die Rettung gerufen habe, weil es einfach, es war nicht ersichtlich, dass es ihm so schlecht ging. Mhm. Und der Grund, warum ich heute anrufe, ist, dass ich kurz nach diesem Gespräch bei dir bei einem wirklich sehr guten Medium war. Mhm. Und weil du hast mir dann gewünscht, dass ich in der Trauerarbeit ein bisschen weiterkomme. Ja. Und das ist dann eben durch diesen Besuch geschehen, weil für mich eindeutig klar war, dieser verstorbene Dietmar ist hier bei uns im Raum, also bei dem Medium. Mhm. So, dann bist du zu dem Medium gegangen und du warst davon überzeugt, dass dein Mann in dem Raum ist, wo auch das Medium sich befand und wo du dich befunden hast. Ja, nicht anfänglich, aber ich bin also hineingekommen und habe dann Platz genommen und das Medium hieß Harald, war so ein 45-jähriger Mann. Mhm. Und hat gesagt, sofort, dass ich die Tür aufgemacht habe, ist ein sehr großer Herr neben ihnen gestanden. Mein Mann war 1,90 Meter. Mhm. Habe ich mir gedacht, ja gut, also das könnte er ja raten. Ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, dieser Mann zeigt mir seinen Schnurrbart und sagt, dass er sein ganzes Leben lang so stolz auf diesen Bart war und dass ich den nicht mochte. Und das war tatsächlich so. Mein Mann hat immer einen Bart getragen. Und hat mir gesagt, ich habe den einmal abrasiert, war total unglücklich und sonst, also habe ich immer Schnurrbart getragen, ja. Kleine Bitte zwischendurch, Sabine, wenn du vielleicht den Hörer oder was auch immer sehr still halten würdest, es knackt nämlich permanent, während du sprichst. Okay, ja, ich werde mich bemühen. Ja, du kanntest dieses Medium vorher nicht. Nein. Dieses Medium kannte dich auch nicht vorher. Ja, wir haben nur, also ich habe ihn kennengelernt, weil ich bei einem Vortrag von Paul Meek war, der vielen bekannt ist, ein sehr bekanntes britisches Medium, das Vorträge hält und selber keine Einzelsitzungen mehr macht. Und ich möchte wissen, wie gut diese Person dich vorher kannte, dieses Medium. Überhaupt nicht. Also ich musste meinen Namen nennen und einen Termin ausmachen, das war es auch schon. Ja. Hast du den Nachnamen auch genannt? Schon, aber da kann man nicht auf meinen Mann schließen, weil der anders hieß als ich. Also wir haben andere Namen gehabt. Und es gibt auch keine dritte Person, die euch beide kennt? Nein. So dass du quasi zu einem wirklich fremden Menschen gegangen bist? Genau. Und dieser fremde Mensch begrüßt dich quasi schon am Anfang, indem er sagt, ich sehe da als Geistwesen jemanden stehen mit Bart und so weiter, wie du es gerade beschrieben hast. Da musst, da musst du doch schockiert gewesen sein. Oder? Ich habe zu weinen begonnen und war aber auch gleichzeitig sehr glücklich, weil ich mir gedacht habe, ich habe lange gesucht, weil man ja weiß, dass es viele Scharlatane gibt in diesem Sektor und jetzt bin ich wirklich bei einem gelandet, dem ich einfach, dem ich vertraue, also der das offenbar kann. Was hast du denn dann deinen Mann über das Medium gefragt? Es ist so, das waren insgesamt 3 Verstorbene, die gekommen sind. Das war auch interessant. Das war ein Freund von mir, mit dem ich vor langer Zeit eine Liebelei hatte. Der ist also vor meinem Mann gestorben, auch ganz plötzlich. Der war auch da und meine Oma war da, ja. Mhm. Und er hat mir dann einfach gesagt, wie er gestorben ist. Da habe ich dir damals gesagt, ich hoffte einfach, dass er nicht gelitten hat, weil er hatte die Augen zu, als ich ihn fand. Und er hat das beschrieben, ich bin eingeschlafen, sah dann plötzlich, war alles voll Licht. Er hat, das habe ich dir auch erzählt, er hat am selben Abend, bevor er gestorben ist, zu mir gesagt, hoffentlich bin ich nicht drüben mal im Dunkeln. Er hat sich also unbewusst schon sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und dann hat er ihm gesagt, es war alles voll Licht. Zuerst habe ich gedacht, ich bin aufgewacht. Dann sah ich aber meine verstorbenen Eltern und merkte, irgendwas ist anders. Ja. Mhm. Und hat diesen Hinübergang geschildert. Er war zuerst natürlich baff, weil er so, hat immer wieder zurückgeschaut, dass er sich von seinem physischen Körper entfernt hat. Aber ich war dann sehr beruhigt, dass ich mir gedacht habe, Gott sei Dank, also hat er nicht gelitten, als er starb. Mhm. Also hat dir das schon sehr geholfen bei der Trauerbewältigung? Ja. Hat er dir auch noch etwas gesagt, was... Viele Sachen, ja. Na, ich meine etwas, was nur du und er weiß, was das Medium auf keinen Fall irgendwie sich hätte ausdenken können. Genau. Er hat ganz klar gesagt, ich sollte Tante Rosi grüßen, das ist meine Tante, die meinen Mann sehr gern mochte. Mhm. Und dass sie eine gescheite Frau ist, ich soll mich so oft mit ihr treffen wie möglich. Das hätte mein Mann tatsächlich, auch wenn er noch lebt, zu mir gesagt, das weiß ich. Mhm. Dann, was mich fast noch mehr erstaunt hat, es war ein paar Tage vor Weihnachten und es stand eine Schüssel mit Keksen auf dem Tisch. Dieses Medium sagte, iss ruhig, wenn du magst. Und dann sagt er plötzlich, und jetzt sagt der Dietmar, also wir kamen dann eben darauf, dass er Dietmar heißt, jetzt sagt er, du sollst die Tante Hertha grüßen, das war seine Tante, die er noch hatte, und er hat ihre Weihnachtsbäckerei immer so gern gemacht. Mhm. Und das hat mein Mann jedes Jahr zu mir gesagt, geh mal zur Tante Hertha, die backt so gute Kekse, und das wusste sonst niemand, das habe ich nie jemand erzählt. Ja. Wenn es so sein sollte, dass es diese jenseitige Welt gibt und dass die Toten da irgendwie so mit der Individualität, wie wir sie hier kennen, weiter existieren, warum braucht man eigentlich ein Medium, um mit denen zu kommunizieren? Warum machen die es uns nicht leichter und erscheinen uns einfach so mal zwischendurch? Ja, ich war nämlich gerade heute wieder, also einmal im Jahr kommt dieser Paul Meek. Ich war heute am Nachmittag wieder beim Vortrag von Paul Meek und da habe ich auch das andere Medium gesehen, bei dem ich war. Diese Frage wurde auch gestellt, warum können nicht alle die Seelen sehen? Es ist einmal so, als Kinder haben wir noch Zugang zu dieser anderen Welt und Kinder sehen auch einmal einen Engel oder irgendwas. Ja? Mhm. Aber es kommt dann, du weißt, die Schule, der Verstand und das kann nicht sein und bla bla. Und es ist schon so, dass grundsätzlich alle Menschen diese Fähigkeit hätten. Ja? Mhm. Aber er sagt eben, ja, also es gibt so Seminare, wo man herausfinden kann, wo man so Tests macht mit Menschen, ob sie halt wirklich so medial begabt sind, dass sie vielleicht auch einmal Verstorbene wahrnehmen können. Mhm. Man kann denen die Augen verbinden und dann stellt man eine Person vor denen und sagt, na, wie schaut der aus? Und wenn der Mensch mit den verbundenen Augen den gut beschreiben kann, liegt die Vermutung nahe, dass er halt ja medialer ist als andere. Ne? Oder, also im Prinzip, vielleicht könnte es jeder, wenn es jeder genug trainieren würde von Anfang an. Ne? Hast du deinen verstorbenen Mann gefragt, ob es da schöner ist als hier? Also, es war eben so lustig, weil dieser Hans, das war der Freund, der vor meinem Mann starb und wo ich immer wissen wollte, weil er auch so plötzlich weg war, wie es dem geht. Dieser Hans hat eben, ist jetzt ein Freund von meinem Mann, obwohl wir sich zur Lebzeit nicht kannten. Ja. Das finde ich süß, weil die liebten mich beide und ja, haben sich jetzt offenbar kennengelernt. Und sie haben gesagt, also dieses Medium sagt, die Toten zeigen ihm manchmal Symbole, ja, und er zeigt ein Bierglas, so wie auf die Art, ja, im Jenseits gehen wir jetzt auf ein Bier, also das ist jetzt natürlich jetzt nicht wörtlich zu nehmen, aber ja. Ich glaube schon, also ich finde sicher, dass es die schön haben. Ja, ja, ich finde deine Geschichte einfach sehr beeindruckend, Sabine, dass es dir hilft, die Trauer zu bewältigen, das ist ganz elementar für mich und insofern ist es gut, dass du es so erlebst und es ist richtig so. Ja. Ja, und ich danke dir sehr für die Rückmeldung. Mhm. Ich habe auch dein Buch Interview mit dem Tod gelesen und möchte dir noch sagen, dass das also eine sehr kluge Auseinandersetzung ist. Großen Respekt. Dankeschön, sehr, sehr nett von dir, Sabine. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute wünsche ich. Danke dir. Tschüss, ja, ciao. Alles Gute. Tschüss. Ciao, baba. 1.42 Uhr haben wir unser Thema heute Nacht, Geister, Engel und Dämonen. Und hier ist Tom und Tom ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Lieber Tom, guten Morgen. Ich bin auch Geisterjäger, aber aus Wuppertal. Ich bitte dich. Es geht mir aber jetzt nicht um die Geisterjagd, sondern ein anderes Thema. Ach, ja, dann leg mal los. Und zwar, unser Team hat so ein Langzeitprojekt, wo wir das Gläserrücken austesten. Nochmal, den Anfang habe ich nicht verstanden. Unser Team hat ein Projekt laufen, wo wir das Gläserrücken ausprobieren. Euer Team, das heißt das Team der Geisterjäger. Unser Ghost Hunter Team aus NRW, ja. Und aus Rheinland-Pfalz. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind 13. Und wie lange macht ihr das schon? Also ich und mein Lebensgefährtin seit 6 Jahren und der Rest ungefähr seit 4 oder 5 Jahren. Und wie, nur kurz dazu gefragt, ja. Wie seid ihr dazu gekommen? Durch viele eigene persönliche Erlebnisse, teilweise seit der Kindheit. Ich selber beschäftige mich seit über 30 Jahren damit. Mhm. Und es gab halt immer Sachen, die man nicht erklären konnte. Mhm. Und dann hat man sich halt fortgebildet, gelesen, angeschaut. Und also wir sind aber auch ein sehr skeptisch eingestelltes Team. Aber dennoch glaubt ihr, dass es Geister gibt? Ja, oder eben, übernatürliche Erscheinungen, oder wie man das nennen mag. Nicht erklärbare Phänomene. Genau, nennen wir es so. Geister klingt immer so ein bisschen albern. das klingt nach Halloween oder so. Also nicht erklärbare Phänomene. Genau. Und da ist unser Steckenpferd einfach die Fotografie. Und also wir arbeiten auch nicht mit experimentellen Geisterjäger-Equipment, würde ich es mal bezeichnen. Aber es geht mir jetzt eigentlich vordringlich um dieses Gläserrücken. Okay, dann erzähl mal. Wir haben einfach dieses Steckenpferd, dass wir gesagt haben, wir möchten mal erkunden, was genau dahinter steckt. Mhm. Und wir haben jetzt schon mehrere Sitzungen gehabt in verschiedenen Abenden. Mhm. Und wir haben auch sogar das Phänomen gehabt, dass wir Kontakt aufbauen konnten. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das Aber ist, ihr berührt die Gläser. Wir berühren die Gläser. Und dann glaube ich es nicht. Weil es dann ein unterbewusster Vorgang der Menschen ist. Wenn ihr die Gläser nicht berührt und die bewegen sich, bin ich sofort bei euch. Ja, aber, jetzt kommt noch ein Aber. Ja. Es wurden Fragen, beziehungsweise es kamen Antworten zu Personen, zu einer Person oder Personengruppe, mhm. die nicht an dem Board saßen, die nicht die Finger drauf hatten. Mhm. Wir hatten zum Beispiel, wir hatten das hier bei uns zu Hause gemacht, vier von unserem Team saßen an dem Glas. Und da wurde auch die Frage gestellt, wer ist anwesend, da kam ein Name und in welcher Verbindung stehst du? Und dann wurde halt, ja, ich stehe in Verbindung zu jemandem hier im Raum. Mhm. Und dann wurde gefragt, zu wem? Da kam zum Beispiel mein Name. Mhm. Und ich saß nicht an Bord. Das ist ja egal. Das und, können ja, die anderen ja, das können die anderen Unterbewusstseins, seine, oder was die Mehrzahl von Unterbewusstsein auch sein mag, können das ja produziert haben. Könnte. Aber dann kam zum Beispiel, aus welchem Land stammst du? Aus Luxemburg. Mhm. Das weiß kaum einer bei mir aus. Kaum einer? Meine Dienstgefährtin weiß das. So, und die saß nicht an Bord. Die saß nicht an Bord, okay. Und da kam halt heraus, dass es halt eventuell jemand aus meiner Familie sein könnte. Ich sage immer könnte. Es ist halt. Aber Vorschlag, Tom. Ja. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Wenn das denn so ist und sich da irgendwelche Wesen ansammeln bei euch, mhm. dann versucht doch dieses Experiment mal zu machen, ohne die Finger auf das Glas zu legen, sondern konzentriert euch nur auf das Glas. Ja, das ist das Problem dabei. Dann bewegt es sich nicht. Und deswegen, wir sind ja schon sehr skeptisch eingestellt, was das angeht. Deswegen, deswegen könnte es ja auch sein, dass vielleicht es halt so ein, ich sag jetzt mal ganz profan, ein gemeinsames Bewusstsein es quasi gibt, wo dann irgendjemand halt mittels Gedankenkraft das vielleicht dann jemandem anderen transferiert, was dann gesagt werden soll. Man weiß es nicht. Vielleicht, ja, vielleicht. Aber deswegen, ich kann es halt nur wiederholen, dass wir halt ein sehr skeptisch eingestelltes Team sind. Aber wir hatten dann zum Beispiel auch gleichzeitig das Phänomen, dass ein anderer der Gast gewesen ist bei uns. Mhm. Dann kam wieder eine Fragerunde. Und da hatten wir jemanden, der sich geäußert hat über das Board mit Namen, wo er herkommt. Und dann wurde gefragt, seit wann bist du tot? Kam nein. Bist du tot? Kam wieder nein. Mhm. Und da hat sich herausgestellt, dass derjenige im Krankenhaus sich aufhält. Mhm. Und derjenige, der Gast bei uns war, der saß nicht an Bord. Und keiner von uns kannte irgendeine Person, die darüber hätte antworten können über das Board. Nun gibt es ja auch ganz viele, das weißt du wahrscheinlich auch wissenschaftliche Untersuchungen, was genau. Gläserrücken anbelangt. Genau. Und da ist keine einzige, nach meinem Kenntnisstand, zu dem Schluss gekommen, ja, da ist wirklich was dran. Ja, das stimmt auch. Und deswegen, wir wollen das halt selber noch weiter erkunden, weil es gibt ja auch diese Berichte von Leuten, die dann sagen, ja, ich habe das Gläserrücken gemacht und ich habe plötzlich einen Dämon bei mir zu Hause. Mhm. Dann kommt ja wieder unsere Geschichte mit der Geisterjagd. Wo wir manchmal auch ausrücken müssen, um das zu untersuchen. Obwohl ich persönlich nicht an Dämonen glaube. Ich sage, das ist Humbug. Was war denn bisher der krasseste Fall, den ihr als Geisterjäger in Augenschein genommen habt? Ach, da gab es schon einige so. Aber es ist, wir hatten mal einen Fall in Waltrop, in einer Privatfamilie und... In der was Familie? In einer Privatfamilie. Privatfamilie. Im Privatfall. Und da sind während unserer Anwesenheit auch Gegenstände aus dem Regal gefallen oder auch vom Tisch gefallen, die so eigentlich nicht hätten runterfallen können. Das ist dann schon eher gruselig, finde ich. Ja, ja, und ja. Der Hagen zum Beispiel bei uns im Team ist ein absoluter Skeptiker. Der hat gesehen, wie zum Beispiel eine Spraydose aus dem Regal gefallen ist. Klar, mhm. könnte man jetzt sagen, ist vielleicht jemand gegengestoßen. Mhm. Könnte vielleicht sein. Aber dann fällt die, dann kippt die nach vorne. Die ist aber so richtig mit dem Boden zuerst aus dem Regal gefallen. Es könnte ja auch sein, ja. dass, vielleicht liegen wir beide gar nicht so fern dann in unserer Einschätzung, dass das irgendwelche Energien sind, die wir noch nicht kennen, wir Menschen, so wie die Menschen früher Elektrizität nicht gekannt haben. Ja, das kann gut möglich nicht, sein. Das kann sein, dass das gar nicht mit Geistern und Jenseits was zu tun hat, sondern dass man das vielleicht sogar irgendwann naturwissenschaftlich klären kann. Ja. Aber wir noch nicht in der Lage sind dazu. Das kann gut möglich sein. Genauso ist es ja auch im Mittelalter wurde ja viel erzählt, ja, wenn man jetzt wach wird und man hat eine Starre, man ist wie gelähmt im Bett und man sieht Gestalten um das Bett herumlaufen, das sind Dämonen. Mhm. Mittlerweile ist die Wissenschaft ja so weit, dass er das erklären kann, das ist eine Schlafparalyse. Mhm. Siehst du, ja. Die einfach sagt, das ist der Übergang von Schlafzustand in Wachzustand und da treten Halluzinationen auf, auch durch das Unterbewusstsein gefördert. Aber damals hat man es auf Dämonen geschoben. Mhm. Und das ist für mich einfach, damals war die Wissenschaft ja auch nicht so weit oder die Menschen waren noch nicht so weit, das wirklich erkennen zu können. Aber die Grundfrage ist natürlich, wird man wirklich alles irgendwann rational erklären können? Ich glaube nicht. Oder bleibt dann doch irgendwie ein Rest? Also da wird schon ein Rest bleiben. Ich habe zum Beispiel in einer Redaktion ein Foto zugeschickt. Das hatten wir vor 2 Jahren im Hürtgenwald aufgenommen, bei einer Untersuchung. Und wir haben eine Infrarotspiegelreflexkamera genommen und haben einen Schatten da drauf. Wir können uns den Schatten einfach nicht erklären. Wir haben den zum Beispiel auch einer Mitarbeiterin von dem Freiburger Institut gezeigt. Habt ihr auch Kontakt zu denen? Zu denen haben wir auch immer wieder Kontakt. Und die kann es selber nicht erklären. Wir sagen jetzt, der hat so eine Kontur wie ein Mensch. Wir sagen aber nicht, das muss ein Geist sein. Wir sagen, das ist etwas, was wir nicht erklären können. Das ist ein sehr interessantes Foto, was wir einfach nicht erklären können. Also wie du so hörst, wir sind da schon sehr skeptisch auch eingestellt. Was machst du denn eigentlich vom Beruf? Ich bin im Betreuungsbereich tätig. Ah ja. Ich kümmere mich um ältere Menschen zum Beispiel. Ja. Warum kannst du das für dich so erklären? Warum überhaupt beschäftigst du dich mit diesen Sachen? Du könntest ja auch den Standpunkt haben, okay, vielleicht gibt's irgendwas, aber das geht mich nichts an, ich lebe mein Leben. Weil ich den Menschen helfen möchte. Menschen, die Angst haben von den Phänomenen, die bei ihnen zu Hause passieren. Ich möchte aufklären und versuchen zu erklären, warum jetzt gerade irgendeine Tür sich bewegt oder was runterfällt. Okay. Es gibt so viele rationale Erklärungen. Deswegen, wir arbeiten auch gar nicht mit einem Medium zusammen, weil gerade in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken, da laufen so viele rum, die von heute auf morgen Medium geworden sind. Ja, wir haben es ja gerade auch gehört. Glaubst du, dass Menschen wirklich zur toten Welt Kontakt aufnehmen können? Ich denke schon, dass die Möglichkeit besteht. Aber dann setzt man wieder voraus, dass es eine Totenwelt gibt. Also ich selber glaube ja an die Wiedergeburt. Was wird denn wiedergeboren? Die Seele wird wiedergeboren in einem anderen Körper. Was macht denn die Seele aus? Die Seele ist das eigene Bewusstsein, der Charakter, zum Beispiel, also das eigene Ich, das eigene Wesen. Also wird immer dasselbe Ich wiedergeboren? Ja, sowas in der Art. Aber das Ich wird doch durch viele alltägliche Geschichten geprägt und... Genau. Das Ich wird zwar immer wiedergeboren, aber es lernt immer mehr dazu. Das ist so meine Überzeugung. Ob es stimmt, ich werde es irgendwann mal erleben, wenn ich nicht mehr da bin. Tja, dann kommt das, irgendwann kommt das Erwachen oder es kommt auch nicht. Ja. Und man ist einfach für immer tot und... Ja, also es ist das ganze Thema Paranormales mit Geister und so weiter ist sehr interessant, aber es wird halt auch viel Spürkes und sehr viel Unfug damit getrieben. Ja, natürlich, unfassbar viel. Und da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich manchmal höre, bei mir ist ein Glas runtergefallen, ja, du musst einen Dämon zu Hause haben. Ja. Was denkst du denn, wenn du hörst, man hört es nicht oft, aber wenn du wieder schon doch mal, dass jemand sagt, ich bin von dem Teufel besessen und es soll ein Exorzismus durchgeführt werden. Was denkst du dazu? Ach Domian, das ist so mein persönliches Steckenpferd. Da führe ich sehr viele Diskussionen drüber in den sozialen Netzwerken. Ich glaube nicht an Besessenheit. Ich glaube nicht daran, dass irgendeine Seele, dass irgendjemand hingehen kann und den Körper eines anderen besetzen kann, wenn der noch eine eigene Seele hat. Also du meinst, das ist dann eher ein Fall für einen Psychiater als dann für einen Exorzisten? Ich denke eher, das sind halt wie dieser berühmte Fall von der Anneliese Michel, vielleicht kennst du den, aus Rosenheim. Ja, natürlich, ja. Natürlich. Also. Und da kam ja raus, dass sie auch hochgradig psychisch erkrankt war. Ja. Und es gab ja im WDR, gab es da mal eine Sendung, ich glaube, Gottes, Gottes Beitrag, Teufel oder Teufels Beitrag, irgendwie so ähnlich heißt der. Mhm. Da wurden ja auch die Originalbänder vorgespielt und da hat der Dämon durch, angeblich der Dämon durch die Anneliese Michel gesprochen und den Pfarrern, die da waren, erklärt, was sie machen müssen, damit sie mehr Gläubige in die Kirche bekommen. Ja. Welcher Dämon sagt, komm hier, stimmt, mach das, damit ist schon, du mehr Gläubige bekommst. Ist schon eher verdächtig, dass da was nicht stimmt. Ja, du hast völlig recht. Lieber Tom, ja. Danke auch für deinen Anruf und ja, viel Erfolg bei eurer Arbeit. Danke und alles wenn ihr das mit bei dem, was du nach deiner Sendung machst. Sehr nett von dir, vielen, vielen Dank. Wenn ihr das mit den Gläsern schafft, ohne die Gläser zu berühren, dann bitte, bitte melde dich nochmal bei mir. Mach ich gerne. Das würde mich rasend interessieren. Mach ich gerne. Dann kommt ihr nämlich hierher und dann machen wir das hier im Fernsehen und vor allen Leuten auch akustisch im Radio. Oder begleite uns mal, wenn wir in Köln unterwegs sind. Oder so, wir könnten mal, zumindest mailen mal miteinander. Ja. Gut, okay. Lieber Tom, alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Und es geht sofort weiter mit Pascal und Pascal ist 36. Guten Morgen, Pascal. Ja, hallo Domian. Lieber Pascal. Das ist schön, mal mit dir zu sprechen. Spukt es bei dir? Nee, bei mir zu Hause nicht. Aber ich war in Jever mit einem Kollegen und ich bin so ein bisschen hellsig, ein bisschen übersinnlich immer schon gewesen. Und er sagte halt zu mir, die alten Jeveraner sagen halt, im Nebel, im Moor verschwinden Menschen. Du erklärst erstmal, was ist Jever? Jever ist eine Stadt im Norden. In Deutschland? Ja, wo das Bier herkommt. Ach so, okay. Habe ich jetzt nicht so schnell geschaltet. Okay, gut. Ja. Okay, macht ja nichts, gar kein Problem. Und wir waren halt, haben mal Urlaub gemacht, ein paar Tage da. Und er sagte dann halt, lass uns doch mal bis zum Bahndamm gehen, weil hinter dem Bahndamm würde er nicht gehen, weil der Bahndamm, das ist so, dahinter fängt das Moor halt an. Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, ja komm, lass uns mal hingehen, das ist ja 500 Meter weit weg, lass mal eben gucken. Und wir sind dann halt hingegangen und dann standen wir so ein, zwei Minuten da und dann zog halt wirklich so Nebel auf. Es war Nacht. Es war Nacht, als wir auf die Uhr geguckt haben, war es 11:55, also sind wir dann um 12 hin. Mhm. Und es bildeten sich dann halt wirklich aus Nebel einzelne Menschen, vorne halt Kinder und dahinter halt Erwachsene, halt so aus allen Jahrhunderten. Mit Kleidung und so saß es halt an der Kleidung und alle hatten eine Kerze in der Hand. Ich glaube, ihr habt zu viel Jever-Bier getrunken vorher. Nee, leider nicht. Ich trinke überhaupt kein Bier, also daher kann es nicht gekommen sein. Alle winkten mich dann mit dem Arm so ganz weit so zu sich. Und wenn mein Kollege nicht, ich wollte unbedingt hingehen, und wenn mein Kollege nicht da gewesen wäre, mich zurückgehalten hätte, wäre ich auch hingegangen. Und ich kann dir nicht sagen, ob ich verschwunden wäre. Also, und wärst im Moor versunken. Ja, aber ich sehe das trotzdem immer ein bisschen so rational, so wie du. Nee, Moor ist ausgetrocknet, da kann man nicht versunken. Ach so, okay, gut. Also von daher kann einem nichts passieren. Du siehst es rational und erzählst mir aber so eine Geschichte, die sehr märchenhaft klingt. Ja, weil mir immer so irre Sachen passieren. Da kann ich ja auch nichts, nichts gegen machen. Mir passieren so. Ja, wie erklärst du dir das? Habe ich paar Jahre später eine Reportage gesehen. Es gibt im Gälischen Wort für, wenn unter einem Acker zum Beispiel ein Stück Holz oder irgendwas verrottet, dann können sich daraus wohl so Gestalten bilden, die man halt wirklich als Menschen wohl wahrnehmen kann. Wie können sich Gestalten ergeben, wenn da Holz verrottet? Verstehe ich nicht. Ja, irgendwie durch Gase oder so. Ach so. Und im Gälischen gibt's halt tatsächlich ein Wort dafür. Aber ich weiß das Wort leider nicht mehr. Es tut mir leid. Mittlerweile bin ich mir halt nicht mehr sicher, weil durchs Moor verrotten ja auch Sachen. Ja. Und es könnte natürlich auch sein, dass das dieses Phänomen ausgelöst hat. Dein Freund, mit dem du unterwegs warst, hat der das exakt genauso gesehen wie du? Nee, eben nicht. Also ich bin da kommt dann wieder meine Hellsichtigkeit. Das ist auch schon wieder komisch. Das sehe ich auch sehr skeptisch. Aber er hat Nebel gesehen, der aufgezogen ist, aber. Und du hattest auch nichts geraucht vorher? Nee, eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Also du hast nichts geraucht? Nee, da hatte ich nichts geraucht, nein. Ja, nein, aber daran kann es nicht gelegen haben. Es war wirklich völlig irre, es hat mich auch sehr beeindruckt. Du weißt, was man alles sieht, wenn man und nie wieder erlebt. Ja. Also, Wenn man ein so, kleines... Ich habe auch schon mit Toten kombiniert, das ist nicht das, aber so auf diese Art, das war sehr komisch. Und du isst auch nicht gerne mal ein kleines Pilzchen zwischendurch? Nein. Das ist ganz weil du weißt, was man da sehen kann, ne? Wenn man so. Ja, aber sowas, nee. Also solche Türen sind bei mir auch so offen, dass... Ja. So, sowas habe ich schon mal ausprobiert, aber es funktioniert bei mir nicht, es öffnet nichts. Die Türen sind so offen. Okay. Die habe ich selbst geöffnet. Hat dir das im Nachhinein Angst gemacht, diese Erscheinung? Ja, an dem Tag hat es mir schon ein bisschen Angst gemacht, ja. Ja, muss ich schon sagen. Das war so beeindruckend, das war so, und da konnte ich es mir auch noch nicht erklären. Ich muss da auch mal hinfahren und mal gucken, ob ich auch sowas sehe. Würde mich sehr interessieren. Ja, Pascal, also, die Sendung ist vorbei. Ich danke für deinen Anruf und für deine Geschichte. Alles Gute. Danke dir auch und dir auch. Alles Gute. Mach gut. Und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. In der Technik. Daniel Paulmann. Morgen wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht wünsche ich euch. Tschüss.